Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch. Mit Matthias Hanselmann herzlich willkommen. Wie suchen Sie nach anderen belebten Planeten? Das fragen wir heute die Astronomin und Astrophysikerin Lisa Kaltenegger, geboren 1977 in Österreich. Frau Kaltenegger ist dem Leben auf fernen Planeten auf der Spur, die unserer Erde ähnlich sind. Sie beschäftigt sich mit Exoplaneten, Exomonden und Supererden. Als eine der wenigen Frauen in ihrem Fach ist sie dadurch zu internationalem Renommee gelangt und unter anderem am Harvard Smithsonian Center for Astrophysics in Boston tätig. Bevor sie sich auf das Erforschen der Sterne konzentriert hat, hat sie schon mal 5 Fächer gleichzeitig studiert. Ihre heutigen Objekte liegen so zwischen 4 bis 50 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wie man auf diese Distanzen noch etwas entdecken kann, wird uns Lisa Kaltenegger gleich erklären. Wir wiederholen ein spannendes Gespräch aus dem vergangenen Dezember. Sie hören im Gespräch von Deutschlandradio Kultur. Unser Gast für die kommende Stunde ist Lisa Kaltenegger, Astronomin. Willkommen, Frau Kaltenegger. Vielen herzlichen Dank. Damit wir sofort verstehen, was Sie erforschen, lassen Sie uns gleich vorab klären. Was sind Exoplaneten, Exomonde und Supererden? Bitte erklären Sie es uns. Exoplaneten ist ein Planet, der um eine andere Sonne kreist, also um einen der Sterne, den Sie am Nachthimmel sehen. Das sind ja eigentlich nur andere Sonnen. Planet nicht um unsere Sonne, um andere Sonne, ist ein Exoplanet. Exomonde heißt dann einfach, dass ein Mond um einen von diesen Planeten, nicht um unseren eigenen und nicht um einen unserem Sonnensystem, sondern wieder um einen anderen Stern. Und Supererden ist dieses ganz faszinierende Objekt, wenn Sie so wollen. In unserem System ist die Erde der größte Felsplanet. Und danach kommen die Gasplaneten. Ja, da gibt es nichts anderes. Aber jetzt mit den Daten und mit diesen Messungen, die wir gemacht haben, wo es andere Planeten gibt, haben wir rausgekriegt, dass es eine faszinierende Vielfalt da draußen gibt. Und eins von dem sind Supererden. Das heißt einfach Planeten wie die Erde potenziell, wissen wir noch nicht genau, aber Felsplaneten, die einfach größer sind. Und das Fröhliche ist, dass die Leute dann normalerweise oder viele Leute mal sagen, Supererde ist besser wie bei uns. Und wir sagen, das wissen wir noch nicht genau. Es ist auf jeden Fall mehr größer. Ja. Also ich glaube, wir werden im Laufe dieser Stunde noch so einige Begriffe erwähnen, die so ein bisschen nach Science Fiction klingen. Und das ist es ja in gewisser Weise auch. Wo suchen Sie denn diese Gestirne? Es ist alles außerhalb von unserem Sonnensystem. Und das heißt einfach am besten um die nahesten Sterne. Und da kann man gleich einfach mal, damit wir eine Skalierung haben, und ich hoffe, Sie haben jetzt gerade einen Keks in der Hand zu Hause. Mhm. Und zwar, wenn Sie unser ganzes Sonnensystem auf einen Keks zusammenschrumpfen, dann ist der nächste Stern überhaupt 2 Fußballfelder weg. Einfach von der Skalierung. Ja. Und wo wir schauen, das geht bis zu ca. 200 Lichtjahre ein bisschen weiter weg. Das sind die nahesten Sterne. Und das heißt, wir schauen über zig Fußballfelder hinweg auf diese Sterne, um rauszukriegen, haben die Planeten. Und dann war jetzt gerade diese große NASA-Mission Kepler. Und was die gemacht hat, die hat statistisch schauen müssen, wie viele Planeten gibt es überhaupt. Dafür wurde sie gebaut. Und die haben auf einen Fleck im Himmel geschaut und sie brauchen ihre Hand ausstrecken, also richtig durchstrecken und auf den Himmel schauen. Das ist, die Handfläche ist dann der Teil des Himmels, den Kepler abgesucht hat, diese NASA-Mission. Und da waren 150.000 Sterne und da haben wir Tausende von Planeten gefunden. Das heißt, die Vielfalt und die Anzahl ist riesig da draußen und darum ist es so spannend, gerade in dieser Zeit zu leben, wo wir diese Entdeckungen machen. Und wir brauchen solche Vergleiche wie den mit dem Keks und den Fußballfeldern, um uns diese Dimension überhaupt einigermaßen vorstellen zu können. Um ehrlich zu sein, ich brauche den Vergleich. Aber ich muss sagen, nach ein paar hundert Lichtjahren, ich weiß zwar, dass es das Licht ist, braucht dann so und so viele Jahre, aber das sagt man dann eigentlich schon ganz wenig. Und darum denkt man, oh, mit dem Keks schon zusammen, okay, ja, das sind dann Fußballfelder. Und so werden die Dimensionen auch ein bisschen wieder fassbar. Und wie gesagt, das nächste Mal, wenn Sie jetzt einen Kaffee mit einem Keks essen, dann denken Sie gleich an Astronomie, an die tolle Zeit, in der wir leben. Da bin ich ziemlich sicher, dass ich das tun werde. Wonach suchen Sie denn eigentlich wirklich? Was versprechen Sie sich davon? Also in der Langzeit, also jetzt im Augenblick, schauen wir uns gerade mal an, Welche Planeten gibt es da draußen? Sind Planeten wie die Erden die Norm? Sind sie speziell? Und welche Bandbreite gibt es da draußen eigentlich? Also das ist mal der erste Grund. Und auch ist unser Sonnensystem mit seinen 8 Planeten eigentlich was ganz Besonderes oder nicht? Und da ist es eigentlich das Spannende, dass rauskommen ist, dass wir sind von der Architektur unseres Planetensystems gar nicht so besonders. Da draußen wimmelt es von Planetensystemen, was auch wieder super ist. Sie sind zwar alle ein bisschen anders, aber es gibt Systeme, also es sind normalerweise die Planeten kommen nicht allein, wenn sie klein sind. Das heißt, es gibt auch super viele. Und in der Langzeitperspektive ist es so, auf der einen Seite ist natürlich die Frage, gibt es Leben im Weltall, auf anderen Planeten auch? Und wie passen wir da rein, diese 1000 Jahre alte Frage nach, sind wir allein im Universum? Mhm. Aber was auch reinspielt, was ich finde, ist auch sehr wichtig, ist mit jedem Planeten, den wir da draußen finden und auf den wir uns auch vorbereiten, um zu schauen, was kann man auf so einem Planeten entdecken, lernen wir mehr über unseren eigenen Planeten und wie zum Beispiel die Atmosphäre, das Klima funktioniert. Weil bis jetzt hatten wir immer einen Datenpunkt, unsere eigene Erde. Und mit mehr Punkten, mit mehr Messungen, mit mehr Daten verstehen wir diesen Planeten immer ein bisschen besser. Und in der Zukunft ist natürlich auch noch die Hoffnung dabei, wenn sie ganz viele von diesen kleinen Erden finden, dann sind ein paar älter als wir und ein paar jünger als wir. Und wenn sie die anschauen, dann könnten sie sich die Entwicklung einer Erde zusammenbauen. Und so potenziell einen ersten Blick in eine potenzielle Zukunft werfen, was ja auch faszinierend und spannend ist und uns hoffentlich gute Einblicke gibt, was man nicht anstellen dürfen. Es ist ja so, dass wir Erdlinge uns ja nur deshalb hier tummeln können, weil wir erstens nicht zu nah an der Sonne sind und zweitens nicht zu weit weg. Das heißt, wir leben durch irgendeinen riesigen Zufall, manche sagen durch göttliche Fügung, in einer für Menschen bewohnbaren Zone des Weltalls. Können Sie mit Ihren Methoden auch feststellen, ob es solche bewohnbaren Zonen auch in, sagen wir, 5 bis 100 Lichtjahren Entfernung oder 2 Fußballfeldern Entfernung gibt? Absolut. Und das Spannende dabei, was das die letzten Forschungsergebnisse zeigen, dass um jeden 5. Stern da draußen, Daumen mal P, es einen Planeten gibt, der klein genug ist, sodass er nicht so viel Gas aufgesammelt hat und kein Jupiter geworden ist. Also klein genug, dass er ein Fels sein sollte. Und der genau in diesem richtigen Abstand ist. Das heißt, gehen Sie einfach mal raus. Sie sehen in einer dunklen Nacht, wenn nicht zu viel Licht herum ist, an die 6000 Sterne am Himmel. Und dann fangen Sie einfach mal zum Abzählen an. Das ist zwar Blödsinn, weil es ist natürlich nicht genau der Stern, aber jeder 5. da draußen, den Sie sehen, hat potenziell schon einen Planeten in dieser richtigen habitablen Zone, der dann auch noch ein Fels ist. Ja. Weil wir glauben, wir brauchen einen Felsen, damit es da Leben geben kann. Mhm. Und dann kommt die Frage, dass wir jetzt mit der nächsten Generation von Teleskopen erst beantworten können, weil unsere im Augenblick ein bisschen zu klein sind. Mhm. Wenn wir das Licht einfangen von diesem Planeten, dann können wir lesen, was in der Atmosphäre drinnen ist, welche Chemikalien und ob es da Spuren von Wasser gibt, das wir für Leben brauchen und auch Spuren, die Biologie hinterlässt. Und das ist im Augenblick, wenn man sich die Erde anschaut, als Beispiel die Kombination von Sauerstoff und einem reduzierenden Gas, weil dann wissen wir, dass dieser Sauerstoff von Leben erzeugt wird. Und das ist der spannende nächste Schritt, auf den wir uns gerade vorbereiten. Aber ich als Nichtwissenschaftler kann durchaus mit Fug und Recht sagen, dass Sie eindeutig auf den Spuren außerirdischen Lebens sind, oder? Der erste Schritt ist, gibt es da draußen Planeten, wo Leben möglich wäre? Mhm. Und dann, ja, kann man Spuren von Leben da draußen finden und sind wir allein im Universum. Wie sicher sind Sie denn, dass es dieses auch wirklich gibt oder in der Geschichte des Alls schon gegeben hat? Im Augenblick bin ich mir absolut nicht sicher. Als Wissenschaftler muss ich Ihnen sagen, wir haben noch nicht genug Daten, um da zu sagen ja oder nein. Mhm. Und das ist das Wichtige. Was ich persönlich denke, ist meine eigene Sache, das hängt man an den Türnagel, wenn man reinkommt in der Früh in das Office, weil sonst findet man ja genau das, was man finden möchte. Und darum ist es auch so spannend, jetzt gerade in der Forschung dabei zu sein, weil wir genau diese Frage beantworten können. Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Bei uns ist die österreichische Astronomin Lisa Kaltenegger, deren wissenschaftliche Hauptbeschäftigung es ist, nach außerirdischem Leben zu forschen, nach Exoplaneten, nach fernen Erden. Wir haben bisher gehört, mit welchen Methoden dies geht und dass es durchaus auch um außerirdisches Leben im Sinne von komplexeren Lebewesen wie uns Menschen geht. Das kann ich doch so sagen, oder? Absolut. Jetzt wollen wir aber mal wissen, haben Sie denn schon Planeten entdeckt, die sich in der von Ihnen beschriebenen habitablen, also bewohnbaren Zone befinden? Es wurden sehr viele von den Planeten schon entdeckt. Da ist jetzt die Frage, sind die klein genug, dass sie auch Felsen sein könnten? Weil wenn sie einen großen Jupiter im richtigen Abstand haben, dann wird ihnen das nicht so viel helfen, weil auf dem Jupiter, soweit wir wissen, gibt es kein Leben. Da ist die spannende Frage, wenn so ein Jupiter einen Mond hätte, könnte es auf dem Leben geben, weil der wäre kleiner, also hat nicht so viel Gas eingesammelt, wie er gebaut wurde oder wie er geformt wurde. Und ja, also die Planeten gibt es schon, die Statistik haben wir schon und da ist eben das richtig Spannende, dass es scheinbar um jeden fünften Stern, Daumen mal B, einen Planeten gibt, der eben in diesem richtigen Abstand ist und auch noch klein genug ist, dass es dort Leben geben könnte. Und was ganz spannend eigentlich auch ist, diese habitable Zone, wo es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist, sodass es flüssiges Wasser auf der Oberfläche geben kann, ist nicht exklusiv die Zone, wo es Leben geben kann. Weil es kann natürlich auch Leben auf einem ganz kalten Planeten unter einem Eispanzer geben. Nur da können wir es nicht finden, wenn wir nicht hinfliegen und durch diesen Eispanzer durchbohren können und uns umschauen. Das ist so ähnlich wie beim Mond Europa in unserem eigenen Sonnensystem. Da müssen wir hinfliegen, weil da gibt es eine Eiskruste und darunter gibt es einen Ozean. Aber wir haben keine Ahnung, ob es dort Leben geben könnte. Das heißt, für die Suche nach Leben um nicht unsere eigene Sonne, sind wir darauf angewiesen, dass wir die Atmosphäre des Planeten lesen können, also das Licht einsammeln und dadurch schauen, was ist in der Luft und können wir daraus rückschließen, dass es dort Biologie, Leben gibt. Und darum ist diese habitable Zone definiert, weil wenn Sie Wasser auf der Oberfläche haben, brauchen Sie das mal für Leben, aber es schließt Ihnen auch keine von diesen ausgeatmeten oder eingeatmeten Chemikalien unter diesem Panzer ein und so können Sie es an der Atmosphäre überhaupt erst sehen. Und jetzt mit dem nächsten Schritt, mit den nächsten großen Teleskopen, wir bauen eins in Chile, das European Extremely Large Telescope, 40 Meter. Und das andere ist natürlich, Hubble kommt runter und das nächste 6,5 Meter Teleskop, das James Webb Space Telescope, kommt rauf. Und mit diesen zwei, also dem Riesenteleskop am Boden, weil da haben wir das Problem, dass wir durch die Atmosphäre durchschauen müssen, das heißt, wir brauchen ein größeres, und mit dem großen Teleskop im Weltraum, die sind so um 2020 sollen die beide starten, da haben wir das erste Mal die Möglichkeit, uns jetzt diese ganz spannenden Planeten wirklich anzuschauen und rauszukriegen, ob es reicht, dass sie im richtigen Abstand sind, ein Felsen sind und dann auf einmal, bah, da sind dann alle Zutaten da, oder ob es da noch ganz andere Zutaten gibt, die wir nicht kennen, und das wird spannend. Das klingt ganz danach, als seien Sie hoffnungsvoll, innerhalb der nächsten paar Jahre außerirdisches Leben in der einen oder anderen Form zu entdecken. Also ich muss sagen, mit diesen Teleskopen können wir das erste Mal die Atmosphäre lesen. Wir könnten Spuren von Leben entdecken. Das Interessante bei dem Ganzen ist, wenn es jetzt Leben überall gibt, und dass solche Spuren wie wir macht in der Atmosphäre, dann haben wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren wirklich die faszinierende Möglichkeit, da draußen Leben zu entdecken zum ersten Mal. Was natürlich auf der anderen Seite sein kann, was ist, wenn es jetzt Spuren sind, die schwieriger aufzuspüren sind? Oder was ist, wenn es Sachen sind, die zwar Biologie entwickelt, wie zum Beispiel Kohlendioxid und Methan, die können aber auch rein geologisch erzeugt werden. Das heißt, dann kann ich Ihnen sagen, oh, der Planet schaut interessant aus, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob das jetzt wirklich Spuren von Leben sind. Und so wird es ganz ein interessantes Puzzlespiel. Und für den Fall, dass Sie sich als Hörer jetzt gerade wundern, ob Sie da mithelfen können, also wenn Sie jemand wissen, der gern Physik studieren würde oder der gute Ideen hat, immer gerne, weil wir lernen gerade so viel von diesem neuen, faszinierenden Forschungsbereich. Und wie gesagt, wir schauen nach Leben, wie wir es kennen, weil da wissen wir, wie wir es finden können. Aber wir halten natürlich auch die Augen offen für alles, was irgendwie seltsam aussieht. Da hätte ich nämlich sowieso danach gefragt. Also es ist durchaus noch Nachwuchsbedarf in Ihrem Metier. Der Elfenbeinturm, so es ihn denn gibt, ist nicht dicht. Da werden noch Leute gesucht. Wenn Sie so etwas wie eine zweite Erde finden, werden. Wie stellen Sie sich die denn vor? Also ich muss sagen, ich stelle mir die ganz vielfältig vor, weil diese verschiedenen Planeten, die wir finden, in einem richtigen Abstand. Eins meiner Aufgaben ist auch, wir modellieren, also wir sagen einfach, okay, Sie haben jetzt einen Planeten gefunden, der ist so weit weg von seinem Stern und der ist so groß. Mhm. Gut, wenn er so wäre wie die Erde, also wenn ein Felsbrocken ist wie die Erde, könnte er dann die richtige Temperatur haben, dass sie flüssiges Wasser haben? Und wie würde er denn für unsere Teleskope ausschauen, damit wir auch wissen, wie lange wir jetzt dahin starren müssen? Und zwar, wie würde er ausschauen, wenn er Leben hätte, wie wir es kennen, und wie würde er ausschauen, wenn er keins hätte? Weil sie müssen ja dann irgendwie den Unterschied rauskriegen. Mhm. Und jeder dieser Planeten, und es gibt schon also über ein Dutzend dieser Planeten, die ganz klein sind in dieser habitablen Zone und super spannende Kandidaten sind. Jeder von denen hat aber seine Eigenarten. Das heißt, einer ist ein bisschen größer, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er wahnsinnig viel Wasser hat, ist sehr hoch. Das ist zum Beispiel dieser Kepler 62e, den wir vor 2 Jahren oder so gefunden haben, was super spannend war, da dabei zu sein. Und da ist die Idee, dass der potenziell so viel Wasser haben könnte, dass sie von einer Wasserwelt, von einer Ozeanwelt sprechen. Und dann wird es aber wieder richtig spannend. Erstens hat er eine kleine rote Sonne am Himmel, aber es ist auch insofern richtig spannend, was passiert denn, wenn sie so viel Wasser haben? Weil wenn Sie sich vorstellen, Sie springen da jetzt rein, Sie tauchen runter, dann wird natürlich, wenn Sie jemals tauchen wollen, dann wird der Druck immer größer und größer. Und wenn Sie wirklich genug Wasser haben, dann wird der Druck so groß, dass auf einmal sich Eis bildet. Mhm. Nicht das Eis, das wir kennen, sondern das Hochdruckeis. Und dadurch verändert sich natürlich dann die ganzen geochemischen Zyklen und so auf dem Planeten. Und so, weil Sie zurückzukommen, wie stelle ich mir andere Planeten vor? Kommt darauf an, welche Daten ich dafür habe. Und dann dieses eine stelle ich mir vor, da schwappelt das Wasser. Ja. Und da haben sie eine rote Sonne am Himmel. Und das übersetzen sie dann in die Mathematik, weil die Mathematik ist die Sprache der Wissenschaft oder auf jeden Fall der Physik. Und das modellieren sie dann. Und der andere ist vielleicht staubtrocken und hat nur ganz kleine Wassermengen irgendwo. Und der andere ist vielleicht wie die Erde. Aber auch wenn es genau wie die Erde wäre, 70% Ozean, 30% Kontinente, die Erde wäre ja auch nicht so die ganze, über ihre ganze Geschichte. Das heißt, wie stelle ich mir eine andere Erde vor? Wahnsinnig vielfältig. Ich habe es geahnt, dass das eine reine Science-Fiction-Stunde werden wird. Frau Kaltenegger, wenn man Ihnen so zuhört, fragt man sich natürlich, wie wird Frau eigentlich Astronomin? Und darüber will ich gleich mit Ihnen reden. Devil call my name. Lisa Kaltenegger, geboren 1977 bei Salzburg, ist inzwischen weltweit renommierte Astronomin, forscht auf hohem internationalen Niveau, unter anderem in Heidelberg, Harvard und seit kurzem an der Cornell University in den USA. Mit 27 ging sie nach Harvard. Sie hat für die Europäische Weltraumorganisation ESA gearbeitet und arbeitet immer noch für die NASA und viele andere Stellen. Frau Kaltenegger, wie wird Frau Astronomin? Ich glaube, das hat sehr viel mit Neugierde zu tun. Neugierde auf die Welt, rauszukriegen, was da draußen denn ist, also wie wir auch da reinpassen in den Kontext. Und ich habe Physik studiert und ich habe auch Astronomie studiert, sind zwar verschiedene Studien in Österreich. Mhm. Und irgendwie hat das meine Neugierde auf der einen Seite beflügelt und auch bestätigt. Und da haben sie genau mit 95, wie ich angefangen habe zum Studieren, diesen ersten Planet um einen anderen Stern entdeckt. Und dann habe ich gedacht, boah. Also es ist kein Kindheitstraum. Es ist kein Kindheitstraum, weil Sie von Science Fiction gesprochen haben. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte können wir diese Science Fiction messbar machen. Und dadurch fällt sie jetzt in die Wissenschaft rein. Und die Möglichkeit, an sowas mitzuarbeiten, an der Entdeckung einer anderen Welt wie unseren und von vielen anderen Welten da draußen. Ich habe mir gedacht, gut, da brauchen Sie mich nicht noch zweimal fragen, das mache ich gern. Und es gab auch gar keine familiäre Prägung? Also hatte Ihr Vater kein Teleskop, mit dem er rausguckte oder irgendwie sowas? Absolut nicht. Ich habe mir mein erstes Teleskop mit 20 gekauft. Und bei uns zu Hause war es halt immer so, wir haben immer viel geredet über ganz, ganz verschiedene Dinge. Also meine Eltern sind auch super interessiert an allem und haben uns das so beigebracht. Und irgendwie bin ich dann auf das gekommen und dachte, das wäre eigentlich interessant. Wie funktioniert die Welt und was passiert als nächstes und wie ist der Kontext? Also wo kommen wir jetzt hin Und da hat es die Möglichkeit gegeben, da mitzuarbeiten. Und ich habe gedacht, boah, das ist für mich persönlich eine dieser Jahrtausend-Sensationen oder interessanten Fragen. Und so bin ich reingerutscht. Wobei Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, am Anfang Ihres Studiums, also nach der Matura, dem Abi in Graz, dann erstmal gar nicht wussten, was Sie genau wollten, sondern erstmal massenhaft Fächer auf einmal studiert haben, oder? Und das ist das Fröhliche, weil so kommt es rüber und es ist auch okay. Aber ich habe da ganz bewusst beschlossen, ich wollte nicht fertig sein beim Studieren und drauf kommen, ich wollte eigentlich was anderes machen. Mhm. Und ich habe dann einfach gesagt, ich gehe jetzt mal in die Grundvorlesungen von den 5 verschiedenen Sachen, die mich gut anschauen. Was war und das? Wissen Sie noch? Mediakunde, Physik, Ingenieurswesen, Astronomie, Betriebswirtschaft mit Japanisch, weil Sprachen habe ich immer gern mögen, und Übersetzer Spanisch. Und das waren die 5 Sachen, da habe ich gedacht, das klingen alles super interessant, das machen wir jetzt einmal. Und bin mal in die Hauptvorlesungen gegangen, weil ich gesagt habe, das ist zwar jetzt am Anfang ein bisschen ein Zeitverlust, aber dafür ab dem 2. Semester weiß ich dann wirklich, was mich interessiert und fasziniert. Und das hat für mich super funktioniert. Der Vorteil ist, die Technische Uni in Graz von der normalen Uni sind 10 Minuten beim Fahrrad. Da kriegst du dann auch noch ein bisschen Fitness mit, weil ich bin dann hin und her geradelt, dass ich meine ganzen Vorlesungen irgendwie runterkriege. Und so habe ich das dann gemacht. Also dem durchschnittlichen Studenten wird, glaube ich, bei dem, was Sie da erzählen, ziemlich schwindelig. Ich habe nicht alle Vorlesungen in allen Studien gemacht im 1. Semester. Ich habe nur die wichtigen gemacht, damit ich ein bisschen ein Gefühl kriege. Schwindelig ist vielleicht sogar das Stichwort. Wenn Sie in einen Sternenhimmel schauen, wird Ihnen da nicht manchmal schwindelig? Also schauen Sie immer zuversichtlich ins All oder manchmal auch mit, wird Ihnen auch ein bisschen mulmig? Ich muss sagen, immer zuversichtlich und neugierig. Das ist Gott sei Dank meine Grundeinstellung. Und ich denke mal, es ist so ähnlich, wie wenn Sie ein Kunstkritiker sind. Weißt du, Sie können sich ein wunderschönes Gemälde anschauen und Sie schauen sich entweder das Ganze an und sagen, oh, das, die Farbe ist aus dieser Epoche und so wird es gemalt. Oder Sie schalten das Gehirn in eine Zweitstufe und sagen, boah, ist das wunderschön. Und bei mir ist es so ähnlich und ich finde, das bereichert den Blick ins Universum oder in den Sternenhimmel, weil ich denke mal, da drüben, da explodiert gerade ein Stern oder da ist ein Nebel, der gerade neue Sterne macht und da drüben, der Stern hat potenziell einen Planeten wie unseren. Und ich denke mal, diese zweite Sicht zerstört nicht die Romantik und macht es nicht mulmig, sondern macht es irgendwie noch interessanter, weil es noch so viele Geheimnisse gibt, die wir gerade uns erarbeiten. Und ich finde, das macht es noch schöner, wie einfach nur hinzuschauen und zu sagen, boah, ist wunderschön. Science-Fiction-Autoren schildern ganz oft eine Bedrohung aus dem All. Da geht es gar nicht darum, dass wir Menschen eventuell andere Kulturen oder Wesen bedrohen könnten, sondern umgekehrt. Die Angst haben sie offenbar nicht. Absolut nicht, weil wenn man mit dem mehr arbeitet, das Blödste, was sie machen können, ist auf einem Planeten zu landen, der ihr die eigene Biologie hat, also der Leben hat. Weil, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie fahren jetzt auf einen anderen Kontinent. Sie müssen 70.000 Impfungen machen und das ist unser Planet, mit dem haben wir uns mitentwickelt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Impfungen haben wir nicht und Sie fliegen woanders hin und landen dort. Das ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig gesund. Und insofern mache ich mir keinerlei Sorgen, dass jemand anders, besonders wenn er mal durch das Weltall starten kann mit seinen Raumschiffen, wissen die bestimmt, dass das Blödeste, was man machen kann, ist, sich irgendwo da anders jetzt hinzusetzen. Die werden sich erst einmal die unbewohnten Planeten aussuchen. Und es gibt wahnsinnig viele Planeten da draußen. Das heißt, ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass jemand kommt. Und die eine Sache, dass sie kommen und uns das Wasser stehlen, das ist eine von diesen Schnapsideen. Weil wenn sie rausschauen, die Kometen und Asteroiden, die haben alle so viel Wasser. Warum wären sie denn so dämlich und würden so viel Energie aufwenden von ihrem Planeten über interstellare Distanzen? Da wieder Keks versus Fußballfelder. Darüber zu gehen, um beim anderen Planeten, der hohe Gravitation hat, den ganzen Aufwand zu betreiben, dort das Wasser abzusaugen und wieder zurückzufliegen. Da gehen sie raus, sammeln sich einen von diesen Kometen und Asteroiden einfach ein, flopp, dann tauschen auf und dann haben sie so viel Wasser, wie sie wollen und haben das energieeffizient gemacht. Das heißt, diese verschiedenen Sachen in Science Fiction, ich mag die Filme sehr gern, aber da müssen sie immer ein bisschen aufpassen. So einfach ist das also alles, ja? Absolut. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Sind Sie eigentlich als Frau immer noch eine Ausnahme in diesem hochspezialisierten Wissenschaftsbereich? Der Vorteil ist, dieses ganz junge Gebiet, die extrasolare Planetensuche, ist jung. Also, und das heißt, wir haben sehr viele junge Wissenschaftler drinnen. Und das Schöne ist, dass man sieht, bei den jungen Wissenschaftlern wird schon normal leer, dass Frauen auch in der Astronomie drinnen sind. Und da ist das Verhältnis gar nicht so schlecht, also von den Zahlen. Und du sagst, es ist bunt gemischt. Und ich denke mal, das merkt man auch, weil was sie wirklich wollen in einer Forschungsgruppe, ist so viele verschiedene Inputs wie möglich. Ich würde jetzt sagen, wenn sie jetzt nur lauter Frauen mit der gleichen Ausbildung nehmen, haben sie sich auch beschnitten von dem Gefühl her, also wie viele verschiedene Ideen kriegen sie. Was sie wirklich wollen, ist eine ganz verschiedene Bandbreite von Leuten, die mit verschiedenen Ideen reinkommen, weil sie einfach verschieden auch aufgewachsen sind. Und das funktioniert bei Exoplaneten gut. Aber weil Sie gerade gesagt haben, sind sie noch immer eine Ausnahme bei manchen Konferenzen. Also wenn wir jetzt nicht nur extrasolare Planeten haben und auch besonders natürlich noch in Physikkonferenzen, denke ich mir manchmal, es wird wirklich was bringen, wenn man sich einen weißen Bart ankleben könnte. Aber da kann man dann im Notfall einfach die Haare hochstecken und sich die Perlohrringe reinsitzen und dann schauen, dass man ein bisschen streng schaut. Das geht dann auch ein bisschen besser. Deutschlandradio Kultur im Gespräch Lisa Kaltenegger, österreichische Astronomin. Sie sucht nach fernen Planeten, nach Supererden und Exomonden. Sie hat eine umwerfende wissenschaftliche Karriere als Astronomin hingelegt und arbeitet an den renommiertesten Universitäten der Welt. Unter anderem ist sie Trägerin des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises für Physik. Im Jahr 2012 hat sie ihn bekommen. Frau Kaltenegger, Sie sind noch für eine Runde bei uns hier bei Deutschlandradio Kultur. Dieser Preis, den ich eben erwähnt habe, der ist so die zweite Vorstufe vom Nobelpreis? Ich werde mein Bestes tun. Ja, okay. Wir sprechen uns dann wieder. Ich hoffe, Sie kommen noch, wenn Sie den Nobelpreis haben. Hatten Sie eigentlich nie den Wunsch, selbst mal ins All zu fliegen, Astronautin zu werden? Nein, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, es muss spannend sein, die Erde von oben zu sehen. Das würde ich gern machen. Aber dieses Astronautentraining ist natürlich auch sehr schön und spannend. Nur das wird viel zu viel Zeit von dieser spannenden Forschung wegnehmen. Mhm. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt gerade dabei sind, andere Welten zu finden, das würde ich nicht dafür hergeben, unsere Welt von oben zu sehen, auch wenn es spannend wäre. Und auch nicht dafür hergeben, zum Mars zu fliegen, was natürlich auch interessant ist zum Beispiel. Aber das ist ein Planet. Und wir haben gerade die Möglichkeit, daraus eine Karte zu erstellen, wenn Sie wollen, welche andere Welten es gibt und so viel zu lernen, wie das in Planetensystemen aussieht, was es da gibt und wie viele Planeten eben potenziell bewohnbar wären und dann auch noch die Spuren von Leben da draußen zu finden. Und weil Sie gerade gesagt haben, Nobelpreis, wir hatten mal diese nette Diskussion mit jemandem, der gesagt, das ist mir dann eigentlich egal, wer den Nobelpreis kriegt, solange ich diese Daten auf meinen Schirm kriege und mit denen arbeiten kann und vielleicht einer der ersten Menschen bin, die dann diese Spuren auf einem anderen Planeten finden. Ich denke mal, das muss eines dieser Schlüsselerlebnisse sein, wenn Sie da mitarbeiten können. Ja, wenn die neuen Teleskope, die Sie erwähnt haben, in Betrieb sind, dann gehen Sie, glaube ich, mit ganz anderen Gefühlen zur Arbeit. Dann erwarten Sie ja jede Sekunde genau den Moment, den Sie eben beschrieben haben, oder? Absolut. Und jetzt gehen wir mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit. Aber jetzt gehen wir mit dem Gefühl zur Arbeit. Wir müssen so viel wie möglich davor lernen, weil wir müssen den Instrumenten, also wir müssen dann wissen, wie wir beobachten müssen mit diesen Teleskopen, damit man das nicht verpassen. Das heißt, wir müssen so viel wie möglich Vorarbeit leisten, weil es sind zwar noch 5 Jahre hin, aber es ist so viel, was wir noch nicht verstehen und was wir uns gerade erarbeiten, damit wir dann so effizient wie möglich diese Daten runterkriegen und die Zeit ausnützen, die wir haben. Kann man als Astronomin an Gott glauben oder besser gefragt, tun Sie es? Also ich muss da immer aufpassen, weil dann kommt man in die ganze Religionsdiskussion rein. Aber ich muss wirklich sagen, warum denn nicht? Weil wenn Sie wissen, um was es im Glauben gibt und in der Wissenschaft geht, dann überkreuzen sich die nie, weil die Wissenschaft sind Daten und man muss diese Sachen messbar machen können, also man muss sie messen können, sie müssen wiederholbar sein. Und das ist doch genau das, was der Glaube nicht hat. Er sagt, es gibt keine Beweise, das heißt, du musst es glauben oder nicht. Und da sieht man doch, dass diese Sachen sich nie überlappen können. Das heißt, für mich ist es teilweise so interessant, dass es diese Spannung gibt, weil wenn Sie beides verstehen, also wie es definiert ist und was wir machen, überschneiden Sie dich nie und die bekämpfen sich dadurch auch nie. Wenn Sie natürlich sagen, ich glaube, dass die Bibel Wort für Wort ganz wissenschaftlich korrekt ist, dann haben Sie ein kleineres Problem, weil das in 7 Tagen die Welt entstanden ist und die Evolution und so weiter und so fort, dann haben Sie ein Problem. An das glaube ich nicht. Stimmt es eigentlich, dass ein Asteroid nach Ihnen benannt wurde? Ja, Ich habe einen Asylanten, der heißt Kaltenegger. Wie kam das? Ah, das kam so, dass ich damals diesen Preis gekriegt habe für junger Innovator, also Wissenschaftler auch in Amerika. Das war ein ganz großer Preis. Und es gab einen Asteroiden, der genau mein Geburtsdatum hat, also 4.3.77. Mhm. Das ist die Nummer von diesem Asteroiden. Und da gibt es dann ein Gremium, das benennen kann. Und die sind dann gekommen und gesagt, du wurdest vorgeschlagen, dass man Asteroiden nach dir benennen. Ich war natürlich super geehrt. Und dann war es super lieb, weil der kam und sagt, aber dann weiß jeder, wie alt du bist. Ich habe gesagt, wenn sie jeden Asteroiden nach mir benennen, ist mir das aber wirklich wurscht. Und noch haben Sie damit auch gar keine Probleme. Das kommt vielleicht irgendwann nochmal. Es ist eine Ehre gewesen, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine Ehre gewesen. Toll. Sie sind seit kurzem Mutter. Ja. Haben Sie Angst vor einem Karriereknick dadurch? Ich muss sagen, wir haben uns das sehr gut durchgesprochen, also auch mit meinem Mann. Ich habe da sehr viel Unterstützung. Also er baut gerade einen Satelliten, der zum Mond fliegt. Das heißt, der hat auch sehr viel Zeit. Aber wir haben uns das vorher durchgesprochen, weil wir wollten beide eine Familie. Und wir haben gesagt, so, das kann eigentlich nur gehen, wenn wir das halb-halb machen. Und das funktioniert bis jetzt ziemlich gut, obwohl wir sind natürlich beide übermüdet. Aber wenigstens sind wir beide übermüdet. Und ich muss sagen, auch in der Partnerschaft hat das viel gebracht, weil ich glaube, dann ist nicht einer, der sich denkt, uff, ich hätte doch so gern was anderes gemacht und ich kann jetzt nicht, weil ich habe jetzt Familie, sondern wir sagen beide, gut, wir sind zwar super übermüdet, aber wir bringen das gemeinsam schon irgendwie auf die Reihe. Und ein anderer Grund ist auch jetzt in Amerika, es gibt Kinderbetreuung auf der Uni. Mhm. Das ist ein großer Teil, die flexibel ist. Und ich denke mal, für junge Familien, das ist jetzt natürlich, meistens bleibt es an den Frauen hängen, besonders hier in Deutschland und Österreich. Aber für junge Familien ist es wahnsinnig wichtig, dass es einfach diese Betreuung gibt, flexibel gehalten, damit man dann einfach auch sich das Ganze ein bisschen einrichten kann. Weil ich finde es schlimm, wenn so viele junge Frauen uns verloren gehen in der Forschung, in der Wissenschaft und auch im Ingenieurwesen, weil sie wollen so bunt einen Input, wie es irgendwie möglich ist, weil dann kriegst du die kreativen Ideen, dann kriegst du die neuen Ideen, die auch was bringen für die Volkswirtschaft, für die Forschung. Und darum wollen sie nicht, dass nur eine Spezie da durchkommt, sondern so bunt gemischt wie irgend möglich. Aber sie müssen den Familien einfach helfen mit guten Betreuungsmöglichkeiten und auch damit, dass man nicht den jungen Frauen oft diese Schuldgefühle macht. Warum bist du denn nicht zu Hause? Weil wirklich, wenn Sie sich vorstellen, wir waren immer Großfamilien. Das heißt, diese Kinderkrippen, die jetzt einfach eine kleine Großfamilie bieten, wenn wir sie zu Hause ja kaum mehr haben, finde ich, sind eigentlich eine sehr gute Idee. Und das Kind lernt ja auch, dass viele Leute für das Kind da sind und geht so, muss ich sagen, eigentlich mit voller Begeisterung. Also unsere geht mit voller Begeisterung auch in die Kinderkrippe, mit voller Begeisterung zu Hause. Aber dort hat es die ganzen anderen kleinen Freunde, von denen es ganz viel lernt und bis jetzt funktioniert es. Wenn wir schon über Kinder reden, muss ich eins noch zum Schluss klären. Der eine oder andere oder die eine oder andere unserer Hörerinnen und Hörer wird sich gedacht haben, wenn jemand in so kurzer Zeit so eine Karriere hinlegen kann wie Sie, dann muss diejenige auch als Kind schon eine Überfliegerin oder mindestens hochbegabt gewesen sein. Stimmt da was? Ich glaube, die muss dann als Kind wahnsinnig neugierig gewesen sein. Mhm. Und so kommt man dann auch zum Beispiel diese extra Kurse, die bei uns in Österreich hochbegabt heißen. Das heißt einfach, dass sie was anderes lernen, was jetzt nicht unbedingt im Schulstoff drinnen ist. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach neugierig bleiben und dann macht es Spaß zu lernen. Lisa Kaltenegger, weltweit bekannte Sternenforscherin über das Leben auf anderen Planeten und ihre Forschungsmethoden. Wenn Sie wollen, können Sie dieses Gespräch und auch alle anderen, die hier jeweils zwischen 9 und 10 Uhr im Deutschlandradio Kultur stattgefunden haben, nachhören oder als Podcast auf Ihre MP3-Player herunterladen. Gehen Sie auf www.deutschlandradio.de, klicken Sie im Gespräch an und suchen Sie aus, was Sie interessiert. Nach den Nachrichten folgt wie gewohnt die Lesart. Joachim Scholl übernimmt dann meinen Platz. Ich bin Matthias Hanselmann. Machen Sie es gut.